Achter Tag. Als ich am frühen Morgen erwachte, lag ich allein in ihrem Bett. Ich richtete mich auf. Hekuba? Rief ich, doch es gab keine Antwort. Der Frühstückstisch war gedeckt. Vor einem Brotkorb, Käse und Früchten stand ein leerer Teller. Daneben lag eine weiße Blüte. Und plötzlich wusste ich, dass ich Hekuba nicht mehr sehen würde, dass unsere Liebesnacht der Abschied war. Ich schloss die Tür der Hütte und ging langsam, meine Habe in dem Rucksack, die Dorfstraße hinunter. Kein Mensch zeigte sich. Der vorige Abend war vergangen wie ein Rausch. Als ich die Hügel erreichte, blickte ich noch einmal zurück. Dann nahm ich einen tiefen Atemzug und schritt voran. Einige Zirruswolken spannten sich heute über den Himmel, makellos, weiß und rein. In meiner Umhängetasche fühlte ich das Papier und die Bleistifte. Ein letztes Mal würde ich heute mit Okulpe sprechen. Ich ging voran, erwartungsvoll, ruhend, und fand ihn vor der herrlichen Aussicht. »Du bist da? Ich möchte mich verabschieden.« Bald saßen wir, wie am ersten Tag, an die Felsen gelehnt und blickten hin über das Tal, das in hellem, warmem Licht lag und hinter dem sich die Berge auftürmten. Wir aßen Brombeeren. Es ging ein leichter Wind. Ich hörte Okulpe sprechen. Ich notierte viele seiner Worte, doch fehlt meinen Aufzeichnungen gerade hier das Entscheidende, die Art und Weise, wie Okulpe sprach. Dies war außergewöhnlich. Keinen Tag vorher sprach er mit größerer Wärme und Herzlichkeit. Ja, mir schien, dass er heute selbst leuchtete. Dies konnte ich nicht wiedergeben, und so wirkt das aufgezeichnete Gespräch nüchtern, zumal Okulpe über ungeheure, fast unverständliche Dinge sprach. Und doch verstand ich, was er sagte. Das heißt, ich fühlte es mehr, als dass ich es verstand. Fühlte es durch Okulpes Gegenwart. Es gibt nur eines, das größer ist als die Liebe zwischen Menschen. Das ist die Liebe zu allem. In dieser Liebe liegt die höchste Erkenntnis, ein Wissen, das bewusst und sinnlich zugleich ist. Alles ist verschieden und gleichzeitig eins. Wir sind Verwandlungen ein und desselben. Aber wie soll man das begreifen können? Indem man alle Starrheit hinter sich lässt, alles, was von dem Kraftdrang beeinflusst ist, alle Meinungen und Schemen, die Gedanken. Der Mensch ist nichts Festes, er ist nicht das, was er zu sein glaubt. Dem Menschen wird ein Name gegeben, doch er hat eigentlich keinen. Er muss Kategorien bilden, um die Dinge verstehen zu können, doch kann er die Dinge nicht wahrhaft verstehen, wenn er Kategorien gebildet hat. Denn er richtet sich nun nach diesen Kategorien. Sein Bewusstsein ist geprägt und geformt, und es kann sich nicht durch sich selbst von seinen Prägungen und Formungen befreien. Der Mensch kann mit seinem menschlichen Bewusstsein auf sich selbst blicken, doch wie soll er sich auf diese Weise wirklich erkennen? Der Mensch nennt sich Ich, doch lässt es sich nicht sagen, was dieses Ich eigentlich ist. Aber der Mensch ist über seinen Körper definiert. Der Mensch hat einen Körper, doch kann er seine Körperlichkeit nicht verstehen. Über eine Berührung nachzudenken, ist etwas anderes, als eine Berührung zu spüren. Der Körper ist in den Dingen, das Bewusstsein aber ist etwas Äußeres. Und der Mensch erkennt die Dinge nicht, wie sie sind, sondern hat einen Sinneseindruck der Dinge. Er erlebt Eindrücke, die von seinen Sinnen bereits geformt sind. Wie kann er da ein klares Bild über seinen Körper gewinnen? Und dann, was ist dieser Körper? Ein Zusammenspiel der Zellen, ein Formen und Fügen verschiedener Teile und Kräfte, worauf der Mensch keinen Einfluss hat. Zellmembranen, Zellflüssigkeit, Kerne, die Informationen enthalten und Prozesse steuern, Transportkanäle, Orte der Eiweißsynthese, Bläschen, die Stoffe aussenden, Organellen, die Stoffe abbauen, Verdauungsorgane, Organe, die Energie speichern und bereitstellen. Die Zellen verdoppeln sich zu mehrzelligem Leben, teilen sich, spezialisieren sich, organisieren sich, steuern ihr Wirken und schaffen aus sich selbst heraus. Der Mensch ist nicht Herr seiner Körperfunktionen. Er ist eine Kraft, die nicht die seine ist. Er ist Leben, das sich vollzieht. Er spürt es mit jedem Herzschlag und Atemzug, in seinem Hunger, seinem Durst, seinen Trieben, seinem Puls. Es ist eine andere, größere Kraft, die im Menschen einen Körper hat. Und danach strebt, am Leben zu bleiben. Ich betrachte eine der Brombeeren, die mir wie ein Zellhaufen erscheint, etwas, aus dem etwas anderes entsteht. Doch welche Möglichkeit hat dann der Mensch überhaupt etwas zu erkennen? Er erkennt viel, wenn er sich löst. Er erkennt das Wirken des einen in allem, denn er ist alles in dem einen. Er tritt wieder in den großen Zusammenhang ein, dessen Teil er ist. Er verschwimmt mit den Dingen, wird Vielfalt des einen. So wie sich bei den Zuständen der Materie, den chemischen Elementen mit jeder Stufe, die Dichte, die Masse, die Eigenschaften ändern, so wie sie bereits die Vielfalt des einen zeigen, die Vielfalt der Verbindungen, unterschiedliche Energien, unterschiedliche Schwingungen, so ist jeder Mensch etwas Individuelles und Allgemeines. Ja, danach lebt er, doch er bemerkt es nicht. Wie er ist, was er fühlt und denkt, wie er handelt, er bestätigt fortwährend das Immergleiche im Immerverschiedenen. Er bestätigt die Allkraft, die übergreifenden Prinzipien, denen er entstammt. Er selbst ist eine neue Formung dieser Prinzipien. Er muss beginnen, das wahrzunehmen, es zu fühlen, zu verinnerlichen, zu sein. Dann ist er das Eigentliche. Alles hat Verbindungen zu allem, denn alles ist das eine in anderer Gestalt. Oft ist der Mensch wie ein einzelner Ton, doch wenn er seinen Kraftdrang überwindet, die Dinge wahrnimmt, fühlt, nachahmt, wenn er lernt und seine Möglichkeiten erweitert, Bewusstes und Sinnliches verbindet, so wird er komplexer, voller, reicher, es entstehen Obertöne, Klänge, Melodien, Zusammenspiel. Er wird wieder das, was er eigentlich ist, ein individueller Ausdruck des Ganzen. Ein weißes Licht strahlt in unsere Gesichter. Würde Okulpe schnell sprechen, hektisch, so erschienen mir seine Worte wahnhaft. Doch es ist anders, er spricht leise, langsam, überlegt, seine Rede moduliert in leichter Sanftmut und Ruhe. Wie handelt dieser Mensch, frage ich still. Was fühlt er? Er fühlt sich frei und glücklich. Er spürt den Kraftdrang der anderen, doch lässt sich davon nicht mehr beeinflussen. Er spürt seinen Körper, ist voll Energie, kann tief atmen, ist voller Liebe. Er braucht keine Moralvorschriften mehr. Er fühlt mit den anderen, den Gleichen. Er wird das Tor, das er geöffnet hat. Er spürt die Verbindungen, die Zusammenhänge. Es ist einerlei, ob er darüber nachdenkt. Er fühlt es. Er ist es. Er ist das Wort, das er spricht. Er fühlt es wie einen Geschmacks- oder Geruchsstoff. Er fühlt den eigenen Charakter des Wortes, seine Individualität, die Note, die Bedeutung, Stimmung. Er ist mit seinen Sätzen Klang, Melodie, Rhythmus, Geistigkeit und Sinnlichkeit. Wenn er sich bewegt, so ist er ganz Bewegung, frei und offen. Die Dinge leben aus ihm heraus. Er ist und er versteht, indem er ist. Er kann sich in den Dingen selbst genießen und die Dinge in sich. Er ist eins mit sich und den Dingen. Innen und außen wird ihm das Gleiche. Ja, er kann eine Straße hinabblicken und wird erfüllt sein von grenzenlosem Glück, von der Schönheit, von dem einen unaussprechlichen Zustand, da zu sein. Okulpe blickt mich an, lächelnd, gelöst, mit einem Ausdruck der Güte. Hier beginnt die Liebe zu allem, die Erleuchtung. Hier wird die Allkraft auf einer neuen Stufe wieder eins mit sich selbst. Wie meinst du das? Die Vorgänge des Universums geschehen unbewusst, aus sich selbst heraus. Es ist wie ein Traum, der im Menschen erwacht. Und hier, im Menschen, hat die Allkraft die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen. Doch was tut der Mensch? Er ist verwirrt von der Überfülle, von der Komplexität. Er richtet sich nach seinem Kraftdrang, selektiert, kategorisiert, sucht einen Halt in dem Ganzen. Er beschränkt sich dort, wo er alles sein könnte, und reduziert sich auf einen Ausschnitt. Über das menschliche Bewusstsein blickt die Allkraft gleichsam von außen auf sich selbst. Doch erkennt sie sich nicht. Nur in einzelnen Momenten, im Fortgerissenwerden, in der Hingabe, im Fluss, im Genuss, in der Meditation, in der Liebe, spürt sie im Menschen den größeren Zusammenhang. Und dann gibt es diesen einen Zustand, in dem es sich ganzheitlich vollzieht. Hier wird der Mensch das Eigentliche, das Ganze. In diesem Zustand hebt sich die Trennung hinweg, löst sich auf und alles wird eins mit sich selbst. Dieser Zustand ist die Erleuchtung? Ja, alle erleuchteten Menschen der Weltgeschichte haben diesen Schritt getan. Sie haben das Bewusstsein durch sich selbst befriedet, haben das Drängen der Kräfte in sich aufgehoben und die Allkraft mit sich selbst in einen Einklang gebracht. Plötzlich wird alles eins. Zeit und Raum sind Kategorien des Bewusstseins und lösen sich auf. Du bist ich und ich bin du. Hier gibt es nur noch eines, eine grenzenlose Liebe zu allem. Dies ist der höchste Zustand, der sich denken lässt. Ich wage kaum zu atmen. Du selbst kennst diesen Zustand?